Diesmal war ich darüber bestürzt. Doch heute verstehe ich es besser. Der innere Konflikt der erfolgten Blutvermischung, die noch so kurz zurücklag, verursachte diese Ausbrüche, die Carlos Keller und seine Zauberer nicht voraussehen konnten. Es ist interessant, sich in dieses Thema zu vertiefen und Gründe zu entdecken, die nicht nur Licht über unsere kleingroße Geschichte jener vergessenen, entscheidenden Jahre projizierten, sondern auch über weiter entfernte Wesen und entsprechend über die Geschichte der Erde mit einem Sinn für rassische Wissenschaft zu beobachten. Das Studium des Mestizentums eröffnet Aussichten des Verständnisses für die weltlichen Ereignisse. So war unser Land und auch unser südamerikanischer Kontinent von Anfang an dazu bestimmt, was man wirtschaftliche, geistige und moralische Unterentwicklung genannt hat, nicht so sehr wegen der Ausbeutung eines gefräßigen Imperialismus, wie die marxistische Dialektik behauptet, sondern aus Gründen seiner schlechten Rasse, seiner unerwünschten Mischung von völlig gegensätzlichen und verschiedenen Elementen. Der innere Konflikt der Rasse und des Blutes bricht sich Bahn in Gräueltaten, Elend, Verachtung seiner selbst, in unzähligen physischen und moralischen Selbstmorden, immer nach unten ziehend, jede Größe hassend, von jeglichen Idealen abfallend, die man einstmals verteidigte. Weil man ahnt, dass diese Ideale nicht zum rassischen Behälter gehören, da sie ihnen zu groß sind, um einmal so zu sagen, und auf diese Weise verneint man, was man früher einmal verehrte, so, als ob man eine Zeitbombe in ein Gebäude deponiert, das man selbst erbaute, es vorziehend in Niederträchtigkeit unterzutauchen, das Ideal und die geschworenen Eide zu verraten, so, als ob sie durch eine unwiderstehliche Anziehung des Abgrundes und dem Wunsche zur Selbstzerstörung dazu gestoßen würden. Es ist eine Art, dem inneren Konflikt und dem Gewissen wegen der begangenen Sünde, das heißt der rassischen Sünde, auszuweichen. Auf ganz krasse Weise ist dies beim Juden zu beobachten, der ausgezeichnet und beinahe heilig gesprochen dämonisiert wurde durch die Tatsache, sein Drama auf das Niveau einer Religion erhoben zu haben, mit der Auffassung der Ursünde und den inneren und rassischen Konflikt ausweiten zu können bis zur Zerstörung des Planeten Erde. Es ist gesagt worden, Gott schuf die Rassen und der Teufel das Mestizentum, die Vermischung. Das höchste Streben des Teufels und seiner Vertreter hier auf Erden ist, nicht diesen kleinen Planeten zu zerstören, sondern den Kosmos, um ein neues Chaos zu schaffen. Vielleicht könnte dies alles ein erlaubtes Spiel sein, in welchem die Menschen nur Partei ergreifen dürfen, auch geleitet durch die Erinnerung des Blutes nach der einen oder anderen Seite. Sei es wie es sei, der Chef Jorge González von Marés hatte auch Partei ergriffen und tat dies am Anfang wie ein Erleuchteter. Er war dann so, dass alle Kräfte der Finsternis von innen wie von außen gegen ihn losbrachen. Wir müssen uns fragen, was geschah mit Jorge González von Marés im Gefängnis, unmittelbar nachdem die unsichtbare Regierung den Mord an seinen Anhängern befohlen hatte? Ich habe im Laufe der Jahre sehr oft darüber nachgedacht. Wir haben keine Möglichkeit, dies mit Gewissheit festzustellen, doch es liegt nahe, sich vorzustellen, dass jemand ihn dort besucht und in endgültiger Weise bedroht hat, damit er den Kampf in der bisherigen Form aufgibt. Eine Drohung auf Leben und Tod, eine Bedingung, um aus dem Gefängnis zu kommen und weiterzuleben oder das Schicksal seiner Jungen, seiner Märtyrer, zu teilen. Das hätte die entscheidende Viertelstunde im Leben des Chefs sein können. Doch er hat dadurch für immer aufgehört, Chef zu sein. Was denen bei Rudolf Hess während mehr als 40 Jahren Gefängnis und geistiger Tortur niemals gelungen ist, haben sie in einer Viertelstunde bei González von Marés erreicht. Das berechtigt uns, an die Erklärung von Rudolf Hess beim Verlassen des Londoner Turmes zu denken, die er danach im Nürnberger Prozess schriftlich abgegeben hat. Er behauptete, dass seine Gefängniswärter, fast alles Juden, Drogen gebraucht haben, um das Hypnotisieren auf Entfernung zu ermöglichen und somit die Gedanken ihrer Opfer kontrollieren zu können. Diese und andere psychische und parapsychische Druckmittel sind bei ihm von seinen Henkern angewandt worden. Wenn man ihn heute im Alter von 91 Jahren mit allen modernen und nicht modernen medizinischen Mitteln am Leben zu erhalten trachtet, dann sicher deswegen, weil sie glauben, mittels seiner geistigen Träger, Astralkörper und andere, an die höchste Einweihungsquelle, die sie nähert, zu gelangen und ihre Führer zu entdecken, das heißt, das oberste Kommando des esoterischen Hitlerismus. Aber Rudolf Hess hat mächtige Schutzherren in jenen seltsamen Regionen, viel höher stehende als die seiner Feinde. Der Chef besaß sie nicht, außerdem hat er sie nicht mehr verdient. Ich glaube, wenn es ein Versprechen, eine stillschweigende Übereinkunft im Gefängnis gegeben hat, so war Jorge González von Marés danach doch sehr unschlüssig, ob er diese befolgen sollte. Es stimmt, dass er seinen Anhängern empfohlen hatte, den freimaurerischen Kandidaten der Volksfront bei den Wahlen zu unterstützen. Es stimmt, dass er den Namen der Bewegung in einen anderen, nichtssagenden geändert hat. Ebenfalls die Flagge, den Gruß und sich in den freimaurerischen Strom des Bolivarismus und des Indoamerikanismus einzugliedern versuchte. Aber nichts von alledem war endgültig, scheint mir. Denn vielleicht hat er geglaubt, einen Ausweg zu finden, Zeit zu gewinnen, alles nur dem Scheine nach ändernd. Er lehnte Angebote von Ministerien und Botschaften für seine Anhänger ab und sehr bald war er wieder in der Opposition. Zu diesem Zeitpunkt schloss ich mich seiner Bewegung an. Jedoch trat ich nicht als kämpfendes, aktives Mitglied bei, weil ich niemals einer politischen Partei angehört habe und weil die sozialistische Volksvorhut nicht der Narzissmus war, den ich bewunderte. Ich erinnere mich an einen Aufmarsch, den die Volksvorhut nach irgendeiner schweren Bluttat kurz nach der Befreiung des Chefs aus dem Gefängnis gemacht hat. Ein Freund und ich beobachteten diesen vom Bürgersteig einer Straße der Innenstadt aus. Der Chef war uniformiert und marschierte wie immer an der Spitze des Zuges. Sein Gesicht war sehr blass, so als ob er ahnte, dass man ihn jeden Augenblick umbringen könnte, weil er zu den Anfängen seiner Bewegung zurückgekehrt war, was man ihm, es war beschlossen, nie gestatten würde. Und so war es auch.